Jacques Higelin mit einem Ausschnitt aus seinem 79er Doppelalbum Champagne pour tout le monde. Das Attentat auf die Sittsamkeit war das gerade. Eine Mini-Oper, comme il faut, nur leider sind bei meiner Ausgabe dieses Doppelalbums die Sängerin mit dem Operntimbre und ihr Kollege vom Fach namentlich nicht erwähnt. Mehr von diesem ungewöhnlichen Doppelalbum später. Ende 1971 erschien diese Musik auf einem anderen Doppelalbum, nicht von Jacques Higelin, sondern von Martin Sirkus.